Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Die Mondlandung hat nie stattgefunden. Hitlers Erben leben irgendwo in Patagonien oder in der Antarktis. Die Anschläge vom 11. September, alles Lüge. Und ohnehin arbeiten Großmächte stetig und ständig daran, uns mit sogenannten Chemtrails zu vergiften. Unzählige Bücher führen Beweise für die oben genannten Behauptungen an. Das Internet ist voll mit kruden Geschichten über vermeintlich falsche Ereignisse. Und obwohl viele der genannten Verschwörungstheorien wissenschaftlich widerlegt sind, glauben immer mehr Menschen trotzdem daran. Und genau darüber wollen wir jetzt unter anderem mit dem Wissenschaftler und Buchautor Holm-Gero Hümmler sprechen. Dessen neues Buch heißt Verschwörungsmythen und ist gerade erschienen. Herr Hümmler, schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Herr Hümmler, sind politisch schwierige Zeiten immer besonders gute Zeiten für Verschwörungstheorien? Ich glaube, alle Zeiten sind gute Zeiten für Verschwörungsglauben. Das ist sozusagen, was dem Menschen innewohnt und was uns eigentlich immer irgendwie im Hinterkopf beschäftigt. Was wir momentan merken, ist, dass Verschwörungsglauben sehr viel stärker politisch instrumentalisiert wird, als das vielleicht noch vor 10 Jahren der Fall war. Es ist mehr zu einem Politikum geworden. Ich habe mit vielen Dingen mich vor 10 Jahren angefangen zu beschäftigen oder vor 15 Jahren und gedacht, na, das hat doch nichts mit Rechtsextremismus zu tun. Und inzwischen merke ich, das hat doch sehr, sehr viel damit zu tun. Woran merken Sie das? Also wenn Sie genauer hingucken, sind das immer nur rechte Spinner in Anführungsstrichen? Nein, es ist Punkt eins, es sind in vielen Fällen keine Spinner. Also gibt natürlich immer wieder Leute bei den Flacherdlern oder so, die man gemeinhin vielleicht als Spinner betrachten würde. Aber ganz, ganz viele Leute, die sich mit Verschwörungsmythen umgeben und die sowas in ihr Denken einbeziehen, sind eigentlich ganz normale Leute und das sind eigentlich ganz normale Denkmechanismen, die uns auf sowas führen. Also es ist an sich nichts, was irgendwie vollkommen abwegig ist. Das heißt, das sind eher Menschen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle stärker zweifeln als andere? Ja, es sind natürlich, letztlich sind es ja ganz, ganz natürliche und auch richtige Mechanismen in unserem Denken, die uns dazu führen, an sowas zu glauben. Also wir sind alle daran gewöhnt und haben gelernt, Muster in unserer Umwelt zu erkennen. Das hat evolutionär unseren Vorfahren das Überleben ermöglicht und vielleicht auch mal ein Muster zu viel zu erkennen, war das kleinere Risiko als ein Muster nicht zu erkennen. Wenn es im Busch raschelt und man denkt, da ist ein Bär drin, dann läuft man vielleicht lieber einmal zu viel davon, als zu denken, ach, das ist wahrscheinlich nur eine Amsel und dann war es doch der Bär. Ja. Das sind nicht unsere Vorfahren, die gedacht haben, das ist nicht der Bär. Und den Mächtigen zu misstrauen, ist auch eine vernünftige Ansicht eigentlich. Nur in der Zusammensetzung kann das eben mitunter seltsame Blüten treiben. Das ist aber halt nichts Krankhaftes, das ist einfach, so ticken wir Menschen. Sie selbst sind Mitglied der sogenannten Skeptikerbewegung, sprich alles, was nicht wissenschaftlich belegt ist, das zweifeln Sie an. Ist das richtig, wenn ich das so sage? Oder was genau verbirgt sich hinter der Skeptikerbewegung? Ja, es ist letztlich eine Denkweise, die sich sehr stark an der wissenschaftlichen Methode orientiert. Also man versucht wirklich systematisch Dinge zu überprüfen. Und diese ganzen emotionalen Dinge und diese typisch menschlichen Fehlschlüsse, auf denen wir alle aufsitzen, so weit wie möglich dadurch auszuschließen, dass man eben seine Denk- und Handlungsweisen irgendwie hinterfragt und verifiziert, zumindest dann bei den Themen, mit denen man sich eben in der Form beschäftigt. Also niemand ist immer rational, das kann ja auch gar nicht sein. Wäre auch unschön. Ja, total. Aber dennoch ist Wissenschaft ja auch sehr dehnbar. Das heißt, man kann auch immer in die eine oder in die andere Richtung manchmal auch Beweise finden. Oder ist es immer eindeutig? Also Wissenschaft an sich, die wissenschaftliche Methode sollte an sich nicht dehnbar sein. Die wissenschaftliche Methode ist an sich insofern unbestechlich, dass sie sich ständig hinterfragt und dass sie sich auch ständig klar sein muss, dass man sich irren kann. Letztlich ist ja jede wissenschaftliche Theorie vorläufig. Und rein dieses gegenseitig Hinterfragen, zunächst mal seine eigenen Erkenntnisse ständig zu hinterfragen, aber sie auch systematisch von anderen hinterfragen zu lassen, aber sich vorher darüber zu einigen, unter welchen Bedingungen akzeptiere ich eigentlich was als richtig und als falsch, das ist eigentlich, führt letztlich zur besten Form von Erkenntnis, die wir als Menschen eben haben können. In Ihrem Buch, da unterscheiden Sie zwischen False Flag Operations und Verschwörungstheorien. Wo genau ist der Unterschied? Naja, also eine False Flag Operation wäre zunächst mal ja, dass eine Regierung oder Teile einer Regierung der Bevölkerung etwas vortäuschen, was sozusagen einen äußeren Angriff oder Ähnliches signalisiert, was aber in Wirklichkeit eine Operation zum Schaden der eigenen Bevölkerung ist. Beispielsweise? Also beispielsweise eine echte False Flag Operation waren die Überfälle auf deutsche Grenzstationen am Vorabend des Zweiten Weltkriegs, die von der SS ausgeführt wurden und so aussahen, als hätten das Polen sein sollen. Genau, damit also das, beginnen sie auch. Genau, ja, das ist sozusagen eine echte False Flag Operation und Leute meinen eben etwas Ähnliches zum Beispiel im 11. September zu erkennen. Also das ist aber eine Sachvorstellung, die zunächst mal keinen übergeordneten Erklärungsanspruch hat, was sie von der Idee einer Theorie halt abgrenzt. Also eine wissenschaftliche Theorie ist ja sozusagen ein Gedankengebäude, das ich systematisch prüfen kann, wo ich weiß, unter welchen Bedingungen würde ich davon ausgehen, das stimmt nicht, und woraus ich weitere Rückschlüsse auf das Leben, das Universum und überhaupt ziehen kann. Also eine Theorie muss ich prüfen können und aus der muss ich Schlussfolgerungen ziehen können. Und eigentlich kann ich aus, also sowas wie eine Uminterpretation eines einzigen Ereignisses ist in dem Fall in mehrfacher Hinsicht keine Theorie, weil die Verschwörungsgläubigen sind sich ja nicht mal einig, was denn am 11. September nun tatsächlich passiert sein soll und wer denn das tatsächlich gemacht haben soll. Insofern können sie daraus auch letztlich keine weitergehenden Schlüsse ziehen. Sie können nicht irgendwie vorhersagen, was als nächstes passieren wird oder sowas. Und die allermeisten von diesen Leuten können ihnen auch nicht sagen, unter welchen Bedingungen sie ihre Meinung ändern würden, weil deren Vorstellungen schlichtweg nicht widerlegbar sind. Also die haben keine Kriterien, nach denen sie objektiv prüfen würden. Was würden Sie sagen, welche Phänomene eignen sich ganz besonders für Verschwörungstheorien? Kann man die so festmachen? Also typisch für diesen modernen Verschwörungsglauben, wie er sich eigentlich so in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ich würde mal sagen, eigentlich von der Kennedy-Ermordung angefangen, sind Ereignisse, die wir über die Medien wahrgenommen haben, die von ihren Ursachen sehr komplex sind oder sehr viel Zufälliges enthalten und die wir einfach nicht verstehen. Also die man auch aus der vorliegenden Information zum Teil, die man aus den Medien so bekommt, schwer nachvollziehen kann. Und dann entsteht so ein Gefühl von, das kann doch nicht so stimmen, was mir hier alles erzählt wird. Und daraus entsteht dann häufig so dieses Misstrauen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ja, das liegt natürlich daran, dass da diese und jene Verschwörung ist, dann muss der sich noch gar nicht mal so deutlich sein, was das eigentlich für eine Verschwörung ist. Da reicht eigentlich nur die Aussage, das ist eine Verschwörung und das wird ja alles vorgemacht. Und dann hat man schon so eine natürliche Tendenz, würde ich sagen, das vielleicht zu glauben oder zunächst mal zumindest in Erwägung zu ziehen. Also so ein bisschen nach dem Motto, die Welt ist so komplex geworden, wir verstehen sie nicht mehr und deswegen vermuten wir gleich Verschwörung. Das hat sicherlich was damit zu tun. Ich bin immer ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen skeptisch, wenn es darum geht, zu sagen, das oder das wird irgendwie immer schlimmer oder immer mehr. Ich kann Ihnen noch nicht mal sagen, ob heute mehr Leute an Verschwörungsmythen glauben als vor 50 Jahren. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nur, dass heute so viele Leute an Verschwörungsmythen glauben, ist halt ein Problem. Vielleicht war es das vor 50 Jahren auch schon, vielleicht gab es die schon und es war weniger problematisch, weil die nicht so vernetzt waren. Also das immer mehr ist meistens auch schlecht belegt, um es mal aus der ganz skeptischen Sicht zu betrachten. Aber es hat heute einen größeren Einfluss auf den politischen Diskurs, würden Sie sagen? Also ich würde sagen, es hat vor allen Dingen jetzt gerade in den letzten paar Jahren einen großen Einfluss bekommen, weil es Verschwörungstheorien oder Verschwörungsglauben ein Mittel ist, mit dem rechte Ideologie in die linke Szene getragen wird auch. Also Misstrauen gegenüber der amerikanischen Regierung ist ja kein klassisches rechtsextremes Thema. Und das ist da so diese Bemühungen darüber, Leute aus dem eigentlich linken Spektrum abzugrasen und für rechte Ideologien zu gewinnen, das ist sehr, sehr deutlich spürbar. So war sehr stark gerade im Jahr 2014, als diese sogenannte Friedensbewegung sich über Chemtrail-Glauben positioniert hat und sowas. Also das ist eine Sache, die ich auch vor 10 Jahren überhaupt noch nicht kannte. Holm-Gero Hümmler, Autor und Wissenschaftler, über sein aktuelles Buch Verschwörungsmythen. Und das Buch ist gerade im Hirzel Verlag erschienen. Herr Hümmler, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.